Diskussion. Rückkehr in den Job nach der Elternzeit. Kinder machen die Karriere einer Frau kaputt. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht! Er, sie, wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Besondere Gefühle bei der Rückkehr in den Job. Teilzeitbeschäftigung der Mütter. Kinderbetreuung im Kindergarten. Kontakthaltung mit Kollegen während der Elternzeit. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Wie man weiß, haben Karriere und Beruf für die Frau von heute einen hohen Rang. Aber in den ersten Jahren muss das Baby für junge Mütter wichtiger sein. Ich denke nicht, dass der Nachwuchs die Karriere einer modernen Frau kaputt machen würde. Ich teile die obige Aussage nicht. Es gibt ja auch den Typ moderner Vater, der vieles im Haushalt übernehmen und dadurch den beruflichen Wiedereinstieg seiner Ehefrau erleichtern kann. Kinder und Karriere passen nach wie vor schlecht zusammen. Frauen mit Kleinkindern erleiden nur Nachteile im Beruf. Gewiss hat diese Sichtweise eine Berechtigung, aber niemand glaubt heute ernsthaft, dass Frauen Nachteile erleiden müssen, wenn sie sich eine Auszeit für den Nachwuchs nehmen. Sie informieren die Personalabteilung vor der eigentlichen Elternzeit über das geplante Rückkehrdatum. So kann die Firma auch besser planen. Sie müssen doch einsehen, dass Elternzeit eine unbezahlte Auszeit vom Job ist, und zwar 3 Jahre lang je Kind. Das sind 3 verschwendete Jahre. Wie jede Medaille hat auch dieses Thema seine Kehrseite. Aber das ist halb so schlimm, wenn sich die Frau auf die Rückkehr vorbereitet. Während der Elternzeit kann sie Kontakt zu den Kollegen halten. Die Kontaktaufnahme nach der Rückkehr ist leichter, wenn man während der Babypause nicht absolut von der Bildfläche verschwindet. Die Rückkehr in den Job ist mit besonderen Gefühlen verbunden. Es besteht eine gewisse Unsicherheit. Das sind Sie auch so, oder? Ja, richtig. Aber zu diesen besonderen Gefühlen gehört auch, wenn man sich freut, wieder mit den Kollegen zu arbeiten. Wohl jeder kennt die Situation, dass junge Mütter im Dauerstress sind, wenn sie wieder arbeiten, während ihr Kind im Kindergarten sitzt. Aber diese Angst verschwindet sofort, wenn die Mutter sieht, dass das Kind in guten Händen ist. Zum Schluss sei noch genannt, dass sich während der Auszeit sowohl Mütter als auch der Arbeitsplatz geändert haben. Nach der Geburt des Kindes sind für die Frauen ganz andere Dinge wichtig, als es zuvor waren. Wir können also die Schlussfolgerung ziehen, dass Kinderbetreuung und Arbeitszeit unter einen Hut gebracht werden können.